Bayo und der tote Manager. Kriminalhörspiel von Dieter Hirschberg nach dem gleichnamigen Roman von Manuel Vázquez Montalbán. Barcelona und Umgebung Anfang der 80er Jahre. Dienstag, 3. Februar 1939. Cavallos Haus in Valvidrera. Guten Morgen, Senor Cavallo. Guten Morgen. Sie sind Privatdetektiv. Allerdings. Und ich habe ein Büro, das hier ist meine Privatwohnung. Mein Name ist Núñez. Ja, und? Bitte entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Erinnern Sie sich an Antonio Jauma? Sollte ich das? Er war Topmanager bei der Petna Español. Sie haben ihn in Las Vegas kennengelernt. Der Manager, der nie genug kriegen konnte. In San Francisco sind Sie mit ihm durch die Kneipen gezogen. Kneipen? Das ist gut. Wir sind 10 Tage lang von einem Bordell ins andere gezogen. Antonio lebt nicht mehr. Ach, tut mir leid. Hat ihn in einem Gebüsch in der Nähe von Witsch gefunden. Erschossen. Komisch. Passt irgendwie zu ihm. Also gut, kommen Sie rein. Ja. Ja, ich erinnere mich da an einen Zeitungsartikel. Also der Hammer war das. Ein Mord im Prostituiertenmilieu, ja. Setzen Sie sich doch. Ja, danke. Möchten Sie was trinken? Nein, danke schön. Also, die Polizei glaubt, dass es sich um einen Milieumord handelt. Die Leiche roch stark nach Intimspray. Sie war vollständig bekleidet, nur die Unterhose fehlte. Und in einer Jackentasche steckte ein Damenhöschen. Hübsch. Manche Zuhälter lieben melodramatische Effekte. Ich glaube eher, das Ganze ist arrangiert worden, um einen Mord im Milieu vorzutäuschen. Aha. Und was glauben Sie, ist wirklich passiert? Das wollten wir Sie bitten, herauszufinden. Wir? Wir? Ja, das ist die Frau Jauma und ich. Sind Sie mit Frau Jauma verwandt? Nein. Ich kenne nur ihn. Wir kannten uns schon seit den Studententagen. Wie kommen Sie auf mich? Ihr Name stand in Antonios Terminkalender. Mit 3 Adressen. Der ihres Büros, der Wohnung hier und der von einer Frau Charo. Frau Charo? Stand da wirklich Frau Charo? Ja. Wissen Sie, was er von mir wollte? Ich dachte, das wüssten Sie. Keineswegs. Ich habe ihn seit unserem Ausflug vor 10 Jahren nicht wiedergesehen. Würden Sie den Fall übernehmen? Weiß nicht. Da müsste ich erst mal mit der Witwe sprechen. Eine Stunde später. Verzeihen Sie, dass ich nicht persönlich zu Ihnen gekommen bin. Ich weiß im Augenblick wirklich nicht, wo mir der Kopf steckt. Dafür habe ich Verständnis. Ich darf Ihnen mein aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken. Sie haben doch meinen Mann gekannt. Leider nur sehr flüchtig, aber ich erinnere mich gut an ihn. Sie wissen, mein Mann war eine angesehene Führungskraft in der Industrie. Die Umstände seines Todes sind äußerst entwürdigend. Das allein ist schlimm genug. Es ist für mich vollkommen unerträglich, dass die Polizei ein dermaßen plumpes Arrangement ernst nimmt. Für mich ist es nur ein Beweis dafür, dass jemand versucht hat, ihm über seinen Tod hinauszuschaden. Welches Tatmotiv halten Sie für denkbar, Signora? Ich habe keine Ahnung. Hatte Ihr Mann Feinde? Ich wusste keine. Konkurrenten sicherlich, aber Feinde, ich weiß keine. Es könnte eifersüchtige Ehemänner gegeben haben. Ach, ich weiß. Mein Mann spielte gern den Don Juan. Aber in Wirklichkeit war da... Signora, wenn ich die Ermittlungen übernehmen soll, mein Honorar beträgt 2000 Peseten pro Tag für die ersten 60 Tage. Wenn ich den Fall innerhalb dieser Frist löse, steht mir ein Erfolgshonorar von 100.000 Peseten zu. Ich muss Sie bitten, so diskret wie möglich vorzugehen, Signor Cavallo. Ich darf annehmen, dass Sie mit dem Honorar einverstanden sind? Ja, selbstverständlich. Sie müssen wissen, meine Familie und die meisten Freunde meines Mannes sind dagegen, dass ich in dieser Sache weiter ermitteln lasse. Mein Vater hat sogar auf die Polizei eingewirkt, die Ermittlungen möglichst schnell zu beenden. Damit der Familienname nicht in den Schmutz gezogen wird. Ich bin die Einzige, die sich mit der offiziellen Lesart nicht zufrieden gibt. Ich werde mich bemühen, die Wahrheit herauszufinden, Signora. Allerdings weiß man nie, wohin Ermittlungen führen können. Glaubt sie wirklich, dass ihr Mann ein Unschuldslamm war, oder spielt sie Fremden gegenüber die Naive? Ich denke, sie zieht es vor, gewisse Dinge, die in allzu starkem Kontrast zu ihrer Klosterschulerziehung stehen, einfach nicht wahrzunehmen. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die gänzlich frei von Eifersucht gewesen wäre. Aber Sie glauben doch nicht etwa... Warum nicht? Das Mordarrangement spielt eindeutig auf seine sexuellen Aktivitäten an. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Immerhin wollte sie engagieren. Hat Signora Jauma männliche Verwandte? Sie meinen hitzköpfige Brüder, die besudelte Ehre der Schwester rächen. Okay. Nein. Sie hat zwei Schwestern und einen Bruder, der in Amerika lebt. Ihr Vater ist über 70, ein General. Dieser Bruder in Amerika? Gilt als das schwarze Schaf der Familie. Wo finde ich ein Taxi? Ich kann Sie mitnehmen. Wohin wollen Sie? Zum Polizeipräsidium. Na endlich, dem Himmel sei Dank, endlich ist er da, Hosianna. Wie bitte? Endlich ist er erschienen, der schlaue Detektiv, der die dumme Polizei auf die richtige Spur bringt. Na also, erzählen Sie schon, was wir falsch gemacht haben. Rosa, du stenografierst mit, ja? Pass auf, dass dir kein Wort entgeht. Weiß die Dame auch, wie man Intimspray stenografiert? Schluss mit dem Theater. Was wollen Sie? Ich denke, wir sitzen in einem Boot, Kommissar. Warum ziehen wir nicht auch an einem Strang? Weil genau diejenigen, die Ihnen den Auftrag erteilt haben, Ermittlungen anzustellen, sich alle Mühe geben, unsere Ermittlungen zu sabotieren. Und wer bitte sind diejenigen? Seien Sie doch nicht so scheinheilig, Cavallo. Der Schwiegervater des Toten ist ein einflussreicher Mann. Viel einflussreicher als der Tote selbst. Darf ich fragen, welche Spuren Sie verfolgt haben, bevor man in Ihre Ermittlungen eingriff? Sie erwarten doch nicht im Ernst, dass ich Dienstgeheimnisse vor Ihnen ausbreite. Wir sitzen in einem Boot, Kommissar. Ich weiß, ich wiederhole mich. Der Mörder ist auf jeden Fall im Prostituiertenmilieu zu finden. Ach. Sind Sie davon wirklich überzeugt? Haben Sie Grund, etwas anderes zu vermuten? Wenn Sie von etwas Kenntnis haben, das für die Ermittlungen wichtig ist, sind Sie verpflichtet, uns das mitzuteilen. Ich habe keine derartigen Kenntnisse. Es macht mich nur misstrauisch, wenn falsche Spuren allzu deutlich gelegt werden. Na, wie kommen Sie darauf, dass es falsche Spuren sind? Also nochmals, falls Sie von etwas Kenntnis Wir haben... Wir drehen uns im Kreis, Kommissar. Mir würde in Ihrem Fall zur Not eine Drehung um 180 Grad genügen. Wohnung von Charo, Cavallos Freundin, kurz Nachmittag. Oh, wieso ist es denn schon so hell? Liegt man um diese Zeit im Bett? Draußen reifen schon seit 10 Stunden die Orangen. Oh, kommst du privat oder beruflich? Hier steht der Sinn nach Liebe, einem guten Essen und ein paar Auskünften. Beachte bitte die Reihenfolge. Na gut, dann nehme ich jetzt erstmal unter die Dusche. Bis dahin hast du dich dann hoffentlich ausgezogen und danach werde ich genügend Hunger haben. Und nach dem Essen kannst du dann deine Fragen stellen. ungefähr eine Stunde später im Restaurant Agoute d'Avignon. Als Vorspeise eine Tortilla mit jungen Knoblauchtrieben, dann noch Schweinebauch mit weißen Bohnen, dann Klippfisch und zum Schluss Himbeeren. Einfach so, ohne irgendwas. Die Dame nimmt, was ich nehme. Ja, danke, mein Herr. Was verfügst du denn nicht? Nur ein Restaurant. Hattest du hier einen Kunden namens Antonio Chaume? Ich rede nicht über meine Kunden. Dieser hier ist tot. Chaume kenne ich nicht. Er war Manager, wurde erschossen, roch nach Intimspray und trug ein Damenhöschen. Soll das eine Puff-Story sein? Sieht so aus. Weiß nicht. Zu älter arbeiten meist mit dem Messer. Und wenn es ein reicher Freier war... Schwer reich. Das wäre der erste Tote aus dem Luxusmilieu, von dem ich gehört habe. Reiche Kunden werden verwarnt. Gelegentlich vielleicht mal verprügelt, aber doch nicht erschossen. Nie. Na, hör dich auf jeden Fall mal um. Dabei wird nichts rauskommen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Du und dein Beruf. Warum kannst du dir nicht mal einen tollen Wagen kaufen und goldene Halskettchen tragen, wie andere auch? Weil ich dein Liebhaber bin und nicht dein Zuhälter. Wirtschaftsauskunft Teil Pedro Parra, 16.30 Uhr. Was weißt du über die Putney? Die Putney? Das meiste, was über sie zu sagen ist, findest du in jedem Wirtschaftsführer. Ich hoffe auf Informationen, die nicht im Wirtschaftsführer stehen. Lies ein Buch über den Sturz Allendes und du weißt alles über die Putney. Wer leitet die Putney hier in Spanien? Bis zu seinem Tod Antonio Chaume. Jetzt folgt ihm sein zweiter Mann, Martin Gausachs. Der war ihm vorher schon hart auf den Fersen. Gausachs ist maßlos ehrgeizig, stammt aus kleinen Verhältnissen. Ehrgeizig genug, um seinen Vorgesetzten aus dem Weg räumen zu lassen? Kaum. Gausachs ist 10 Jahre jünger als Chaume. Also konnte er warten. Er sägte an Chaumers Stuhl, aber mit anderen Mitteln. In diesen Kreisen arbeitet man nicht mit Messern und Pistolen. Chaumer war also auf dem absteigenden Ast? Er galt als ein etwas altmodischer Typ. Er ging mit seinen Leuten um wie ein patriarchalischer Unternehmer. Außerdem galt er als Eigenbrötler. Es hieß, er habe mehr Vertraute außerhalb der Firma als innerhalb. Früher oder später wäre er von einem Technokraten abgelöst worden. Gausachs ist der klassische Technokrat. Wer kontrolliert die Putney Espanol? Die Muttergesellschaft in San Francisco. Alle halbe Jahre müssen die Gebietsmanager dorthin, um Rechenschaft abzulegen und sich ihre Weisungen zu holen. Der Termin wäre bald wieder fällig gewesen. Hilft dir das weiter? Ja, ein gutes Stück. Vielen Dank. Moment. Derartige Auskünfte kosten etwas. Wir sind eine Wirtschaftsauskunft, keine öffentliche Bibliothek. Ich nehme an, du kriegst auch dein Honorar. Wie viel? Sagen wir 1000 Peseten. Mittwoch, den 4. Februar. Büro des Generaldirektors der Putney, Martin Gausachs. 11.30 Uhr. Sie sind der erste Privatdetektiv, den ich außerhalb des Kinos kennenlerne, Senor Carvalho. Ich will Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen, Senor Gausachs. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Hier geht's im Moment leider etwas drunter und drüber. Sagen Sie, was für ein Mensch war Antonio Chaume? Ich kannte ihn nicht privat, nur als Geschäftsmann. Da war er brillant. Niemand machte ihm etwas vor. Manchmal war er allerdings etwas altväterlich. Er vertraute nur wenigen. Und am wenigsten traute er der Datenverarbeitung. Dabei haben wir ein Rechenzentrum wie das Pentagon. Er war in den besten Jahren. Wahrscheinlich wäre er noch lange Ihr Vorgesetzter geblieben. Das ist nicht gesagt. Antonio trug sich mit dem Gedanken, den Beruf aufzugeben. Wussten Sie das nicht? Ja. Das ist mir allerdings neu. Ja. Er hatte das Management satt. Er wäre gern ausgestiegen. Aber Sie wissen ja, wie das bei Managern ist. Wir verdienen nie genug, um wirklich unabhängig zu sein. Antonio sprach oft über dieses Dilemma. Sein Lieblingsthema neben Sex war die Einsamkeit des Managers. Charos Apartment. Um Mittag. Das ganze Milieu steht Kopf wegen deinem Toten. Die Polizei war eine Razzia nach der anderen. So viel Stunk hat es hier noch nie gegeben. Man schleppt die Mädchen aufs Revier, kämmt alles nach dem Mörder von diesem Manager durch. Das ganze Viertel ist aufgescheucht. Sogar die Kunden haben schon Schiss. Der alte Trick. Was für ein Trick? Sie wollen einen Täter haben, so schnell wie möglich. Sie werden so lange suchen, bis sie ein armes Schwein gefunden haben, aus dem sie ein Geständnis herausprügeln können. Aber warum auf einmal so viel Wind um diese Sache? Wir haben doch nichts damit zu tun. So ekelhaft hat sich die Polizei noch nie benommen. Na, nimm mal an, dass es mit meinen Nachforschungen zu tun hat. Du hast uns das eingebrockt. Jemand, der mich stoppen will, bevor ich überhaupt richtig anfange. Um Gottes Willen, bring uns nicht ins Unglück, Pepe. Jedenfalls steht eines fest, wenn die Polizei ein solches Theater macht, muss es sich um mehr handeln als um einen Mord aus sexuellen Motiven. Wenig später. Um Himmels Willen, Chef, wo stecken Sie denn? Gibt's irgendwas Neues? Die Polizei war schon ein paar Mal hier. Sie sollen sich im Präsidium melden. In Ordnung, ich fahr hin. Sonst noch was? Ich habe eine Sepia-Suatinta geschmort. Nach dir würden sie sich alle 10 Finger lecken. Ach, du Sadist. Polizeipräsidium. Früher Nachmittag. Ach, unser Meisterdetektiv. Freut mich, dass Sie so schnell den Weg hierher gefunden haben. Diese Spannung war so unerträglich, Kommissar. Ich muss gestehen, ich bin stolz auf die Polizei. Der Fall ist geklärt. Wir haben den Mörder von Antonio Jauma gefunden. Ah, tatsächlich. Wer ist es? Ein gewisser Paco. Der Rupfer genannt, weil er sich schon in frühester Jugend als Hühnerdieb betätigt hat. Er betreibt mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter eine Bar in Witsch. Die Alte führte die Bar, die Junge vergrößerte den Umsatz, indem sie mit den Gästen ins Bett stieg. Eines Tages verschlug es Jauma dorthin. Erst schlief er mit ihr, dann wollte er mehr. Mehr? Ja, das scheint ein seltsamer Charakter gewesen zu sein, dieser Jauma. Er wollte die Frau aus ihrem Milieu herausholen, entwickelte der kleinen Nutte gegenüber eine missionarische Ader. Paco hat das spitz gekriegt, es kam zu Streitereien, dabei hat er Jauma getötet. So war es und nicht anders. Der Mann hat alles gestanden. Mein Respekt. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so schnell Erfolg haben würden. Der Fall ist abgeschlossen. Es gibt keinen Grund mehr für einen Privatdetektiv darin herumzustochen. Übrigens möchte die Witwe Jauma Sie sprechen. Ja. Ich nehme an, sie will mir mitteilen, dass ich meine Ermittlungen einstellen kann. Das wird sie Ihnen selber sagen. Adios, Signor Cavaldo. In einer Bar im Universitätsviertel, spät am Abend. Nunez. Ja. Hallo, Nunez. Senor Cavaglio, wo stecken Sie denn? Man sucht Sie. Ich weiß Bescheid. Ich war bei der Polizei. Man hat den Mörder gefunden. Man hat ein Geständnis. Das ist der Unterschied. Sie glauben an Manipulation? Ich brauche noch 2 Tage, Nunez. Reden Sie mit der Witwe Jauma. Ich weiß nicht, ob mein Einfluss bei ihr noch groß genug ist. Man macht ihr die Hölle heiß. Wie viele Tage Frist können Sie mir verschaffen? Ich fürchte keinen einzigen. Sie wird Ihnen den Auftrag wegnehmen, sobald sie sieht. Dann sagen Sie ihr, sie hat mich nicht gesehen. Donnerstag, 5. Februar. Die Bar in Witsch. Früher Vormittag. Wir haben geschlossen. Ich bin nicht als Gast hier. Wer sind Sie? Ich bin Detektiv. Schon wieder, Polizei. Was wollen Sie denn jetzt noch? Ist doch alles geregelt. Wir kontrollieren, ob Sie sich an die Abmachungen halten. Wir halten uns dran. Wir haben die Bar verkauft. Wir ziehen weg. Wer hat sie gekauft? Keine Ahnung. Macht alles der Anwalt. Ihr Anwalt? Wer ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Einer aus Barcelona. Jo, ich habe vergessen den Namen. Fontanillas. Wie seid ihr an den gekommen? Er hat sich bei uns gemeldet. Stimmt etwas nicht mit ihm? Wo ist Ihre Tochter? Die ist schon vorausgefahren zu meiner Cousine. Wo wohnt die? Im Baskenland, wo wir alle herkommen. Dort ziehen Sie wieder hin? Wir hätten nie hierher kommen sollen. Und was wird aus Paco? Immerhin geht er für euch ins Gefängnis. Für uns? Von dem Geld, das ihr ihm bezahlt habt, sehen wir keine Pesete. Das behält er schön für sich. Immerhin sind wir den Faulenzer losen können, zurück in die Heimat. Wir haben nur den Erlös vom Verkauf der Bar. Haus der Witwe Chauma, früher Nachmittag. Was Sie da erzählen, klingt ja ungeheuerlich. Ein Mann, der einen Mord gesteht, den er nicht begangen hat? Geben Sie mir einen weiteren Tag Zeit, nur einen Tag, und ich präsentiere Ihnen den richtigen Mörder. Was hat das für einen Sinn? Ich bin dem allen nicht gewachsen. Ich muss an das Wohl meiner Kinder denken. Senor Gausachs will morgen mit mir sprechen. Über Geld? Über die Firmenpension. Und als Gegenleistung verlangt er von Ihnen, dass Sie die Ermittlungen einstellen lassen? Keineswegs. Er erkundigte sich sogar angelegentlich nach Ihnen. Er fragte, ob Sie schon bei Senor Alemanni waren. Alemanni? Ein Buchhalter. Mein Mann hatte großes Vertrauen zu ihm. Er hat ihm immer die Bücher der Petne zum Überprüfen gegeben. Was sagen Sie mir erst jetzt? Wo wohnt dieser Alemanni? Haus der Familie Alemanni gegen 16 Uhr. Guten Tag, mein Name ist Cavaglio. Sind Sie Signora Alemanni? Ja. Ich bin Privatdetektiv. Ich arbeite für die Witwe Chauma. Kann ich Ihren Mann sprechen? Er ist krank. Sehr krank. Nur einen Augenblick. Es ist sehr wichtig. Antonio, hier will dich jemand sprechen. Wer ist da? Mein Name ist Cavaglio. Ich arbeite für Signora Chauma. Die Signora. Was kann ich für Sie tun? Sie haben für Signor Chauma gearbeitet. Er hat Ihnen Bücher seiner Firma gebracht, der Petney, stimmt das? Ja. Er brachte sie mir. Er wollte, dass ich sie überprüfe. Die Bilanzen der Firma. Eine riesige Arbeit. Warum wollte er, dass Sie die Firmenbilanzen überprüften? Hatte er einen Verdacht? Gab es Unregelmäßigkeiten? Ja, es gab sie. Von 1974 an stimmten die Bilanzen nicht mehr. Offiziell gingen sie auf. Bei mir gingen sie nicht auf. Bei mir fehlte immer Geld. Obwohl die Firmenbuchhalter mit denselben Zahlen arbeiteten wie ich. Wie viel Geld fehlte? Keine großen Summen für so eine Firma. Mal 5, mal 6 Millionen Peseten. Aber sie fehlten. Ich habe immer wieder nachgerechnet. Ich irrte mich nicht. Heißt das, die Bilanzen der Pitney waren frisiert? Sie gingen nicht auf. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Es fehlten Belege für 5 bis 6 Millionen. Jedes Jahr. Nur dieses Jahr nicht. Dieses Jahr stimmte die Bilanz? Nein. Dieses Jahr fehlten 200 Millionen. 200 Millionen? Das ist viel Geld. Ich war sehr erschrocken. Ich riet Signor Chauma, noch einen anderen Buchhalter zuzuziehen. Aber er bestand darauf, dass ich noch einmal nachrechne. Ich habe wieder und wieder addiert. Es blieb dabei. Es fehlen 200 Millionen. Was sagte Signor Chauma dazu? Zuerst gar nichts. Dann rief er mich an und sagte, ich solle mir nicht weiter den Kopf zerbrechen, es sei alles in Ordnung. Er hat also offenbar rausgekriegt, wo die 200 Millionen geblieben waren. Hat er Ihnen etwas darüber gesagt? Er hat gesagt, es sei alles in Ordnung. Eine Frage noch. Bewahren Sie Ihre Unterlagen auf? Selbstverständlich. Das heißt, es gibt Unterlagen, die beweisen, dass in den Bilanzen der Petney ein 200-Millionen-Loch klafft. Und es gibt sie hier bei Ihnen. Es gab sie. Bis heute Mittag. Was heißt das? Jemand hat sie abgeholt. Zwei Herren aus Barcelona. Sie kamen von der betriebswirtschaftlichen Fakultät der Universität. Sie haben mein gesamtes Archiv gekauft. Ich arbeite noch nach der alten Methode. Mein Archiv ist von historischem Wert für die Geschichte der Buchhaltung. Sie haben mir viel Geld gezahlt. Und die Unterlagen mitgenommen? Ja. Und das Geld ließen Sie gleich hier. Eine große Summe für meine Verhältnisse. Ich bin froh über den Verkauf. So kann ich meiner Frau etwas hinterlassen. Ich bin 86 Jahre alt. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Beantworten Sie mir eine Frage, Signor Alemanni. Wer hat die 200 Millionen auf die Seite gebracht? Ich weiß es nicht. Ich bin müde. Gausachs, war es Gausachs? Ich bin müde, Signor. Bitte. Ich bin müde. Signor Cavallo, Sie müssen jetzt gehen. Sie sehen doch. Können Sie mir noch eine einzige Frage beantworten, Signor Alemanni? Wie hießen die Herren, die das Archiv gekauft haben? Einer hieß Raspal, der andere. Ich weiß es nicht. Bitte gehen Sie jetzt. Büro der Wirtschaftsauskunftei Pedro Parra gegen 18 Uhr. Ich habe die Universität angerufen. Es gibt dort keinen Raspal. Und niemand wusste was vom Nachlass eines Buchhalters Alemanni. Das heißt, man hat die Unterlagen beiseite gebracht. Jedenfalls habe ich jetzt das Motiv. 200 Millionen Peseten. Eigentlich ist es unmöglich, 200 Millionen zu unterschlagen. Beim heutigen Stand der Datenverarbeitung bliebe das niemals verborgen. Es gäbe in jeder Firma einen gewaltigen Aufstand. Du meinst, Alemanni hat sich geirrt? Vielleicht nicht. Er hatte nur keine Belege für die Summe. Also waren sie für ihn ein Fehlbetrag. Worauf willst du hinaus? Es gibt in jeder Bilanz wie auch in Staatshaushalten Sonderfonds, in deren Verwendung nur besonders autorisierte Personen Einblick haben. Du meinst so schwarze Kassen zur Finanzierung von Bestechungen und so weiter? Darauf läuft es hinaus. 200 Millionen für Bestechung? Allerdings sehr viel Geld. Vor 20 Jahren hätte man damit eine Armee ausrüsten können. Und heute? Würde die Summe ausreichen, um einen Putsch zu finanzieren? Ich weiß nicht. Ein Putsch hier in Spanien. Mein lieber Mann, als um so etwas geht, möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Wenn Sie schon den Mord an einem Topmanager unter den Teppich kehren können. Was für eine Affäre ist dann ein Mord an einem kleinen Privatdetektiv? Wenig später. Señor Fontanillas? Ja. Was wünschen Sie? Ich muss mit Ihnen reden, sofort. Ausgeschlossen. Ich habe zu tun. Wie viel haben Sie der Familie des Rupfers für die Bar bezahlt? Was? Wovon reden Sie? Ich habe eine schriftliche Zeugenaussage der Mutter von ihr unterschrieben. Kommen Sie um 12 in den Cambridge Club. Der Cambridge Club. Gegen Mitternacht. Sie haben sicher nichts dagegen, dass wir so schnell wie möglich zur Sache kommen. Ich möchte mit Ihnen über Antonio Jaumas Tod sprechen. Und ich möchte vorausschicken, dass ich es nie für eine gute Idee gehalten habe, Sie zu beauftragen. So etwas ist Sache der Polizei. Sie sind ein Freund der Familie Jaumer, nicht wahr? Nun, Antonio und ich haben zusammen studiert. Seither sind wir in Verbindung geblieben. Ich war sein Anwalt in Angelegenheiten, die nicht die Firma betrafen. Werden Sie seinen Mörder vor Gericht verteidigen? Wie kommen Sie denn darauf? Ich bin Wirtschaftsanwalt, kein Strafverteidiger. Sie haben der Familie des Opfers geholfen, einen Käufer für die Bar zu finden. Also nun hören Sie auf zu bluffen, Cavallo. Die Schwiegermutter hat Ihnen nichts unterschrieben, ich habe mich erkundigt. Aber Sie haben sich ihr gegenüber als Polizist ausgegeben. Das bringt Ihnen eine Anzeige wegen Amtsanmaßung ein. Sie werden Ihre Lizenz verlieren, Cavallo. Alle Achtung, Sie arbeiten schnell. Also, was wollen Sie? Hat Senior Chaumer mit Ihnen je über den Verbleib von fehlenden 200 Millionen Peseten in der Bilanz der Petney gesprochen? Fehlenden 200 Millionen Peseten? Nicht, dass ich wüsste. Mit wem könnte er sonst gesprochen haben? Ich höre, er hatte noch weitere Freunde aus der Universitätszeit. Was Sie meinen, Junius oder Achemi? Achemi. Ist das der Joghurtfabrikant? Achemi ist der größte Hersteller von Molkereiprodukten in Spanien. Könnte Chaumer sich Achemi anvertraut haben? Von Unternehmer zu Unternehmer? Hören Sie, Cavallo, versuchen Sie nicht, mich für dumm zu verkaufen. Sie haben kein Recht mehr, Nachforschungen anzustellen. Ich weiß, dass die Witwe Ihnen den Auftrag entzogen hat. Sie irren sich, das hat sie nicht. Ach? Haben Sie sie also überredet? Na schön, Cavallo. Es gibt andere Methoden, Sie dazu zu bringen, die Finger von der Sache zu lassen. Stellen Sie sich darauf ein, dass man Ihnen innerhalb der nächsten 24 Stunden die Lizenz entzieht. Freitag, 6. Februar. Firma Achemi. Früher Vormittag. Was wollen Sie von mir, Senor Cavallo? Ich weiß, Sie sind Privatdetektiv, wenn auch ohne Auftrag und demnächst womöglich auch ohne Lizenz. Ich habe meine Lizenz noch und meinen Auftrag. Ich könnte Sie jetzt sofort mit der Witwe Chaumer verbinden. Dann wären Sie Ihren Auftrag innerhalb von 2 Minuten los. Allerdings halte ich nicht viel davon, unnötigen Staub aufzuwirbeln. Also was wollen Sie? Die Polizei hat den Täter gefasst. Sie sind der Meinung, es sei der Richtige. 100%. Es passt alles zusammen. Was passt zusammen? Antonio war zeitlebens ein großer Sünder, wenn ich das mal so altmodisch ausdrücken darf. Je älter er wurde, desto mehr bereute er seinen Lebenswandel. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ein Mann wie Senior Chaumer plötzlich das Gefühlsleben einer Gemeindeschwester entwickelt, die sich um gefallene Mädchen kümmert. Antonio hatte schon seit langem Schwierigkeiten mit sich selbst. Die Einsamkeit des Managers. Ah ja. Ich sehe, Sie kennen das Stichwort. In der Bibel gibt es die Geschichte eines reichen Mannes, der all sein Hab und Gut den Armen gab und Jesus nachfolgte. So etwas Ähnliches schwebt ihm vor. Verzeihung, aber ich bin auf ein etwas weniger edles Motiv gestoßen. Es würde mich wundern, wenn Sie noch nichts von den verschwundenen 200 Millionen gehört hätten. Ich habe davon gehört und mir meine Gedanken gemacht. Wären Sie so freundlich, mich an Ihnen teilhaben zu lassen? Die Sache ist ganz einfach. Antonio besaß persönlich nicht sehr viel Hab und Gut, das er den Armen geben konnte. Sie meinen, er selbst hat die 200 Millionen unterschlagen, um damit Gutes zu tun? Sehen Sie, Senor Cavallo, so kommt doch Licht in die Sache. Nehmen wir einmal an, Ihre Vermutung stimmt. Dann wäre das Mordmotiv des Opfers vermutlich Geldgier. Er durfte erfahren haben, dass bei dem Wohltäter seiner Frau plötzlich eine Menge Geld zu holen war. In dem Falle käme er mit einer Anklage wegen Totschlags im Affekt viel zu billig davon. Sie berühren da einen heiklen Punkt, Senor Cavallo. In der Tat könnte man von einer gewissen Rechtsbeugung sprechen, die zwischen allen Beteiligten abgesprochen wurde. Fontanillas hat das Ganze arrangiert. Der Rupfer hat der Firma das Geld zurückerstattet. Im Austausch dafür kommt er mit einer Anklage wegen Totschlags davon. Die Firma übernimmt es, die Unterschlagung in ihren Büchern zu vertuschen. Antonio hat das übrigens selbst versucht, mit Hilfe des alten Alemanni, ein sehr dilettantischer Versuch übrigens. Natürlich kann so ein alter Mann nicht die gesamte Rechenanlage der Petney überlisten. Dann räumt sich ja alles zusammen. Ich habe Ihnen das alles erzählt, Senor Cavallo. Dafür bitte ich Sie um eine einzige kleine Gegenleistung. Ersparen Sie der Witwe den Schock, Ihren Mann als Veruntreuer von Firmengeld darzustellen. Seien Sie versichert, dass ich ihr nichts dergleichen erzählen werde. Ich danke Ihnen, Senor Cavallo. Und wenn ich einmal einen Privatdetektiv brauche, werde ich mich an Sie wenden. Büro des Generaldirektors der Petney, Martin Gaussachs, 11.17 Uhr. Ich war der Meinung, Ihre Ermittlungen seien abgeschlossen, Senor Carvalho. Es erstaunt mich immer wieder, wie viele Leute am Abschluss meiner Ermittlungen interessiert sind, Senor Gaussachs. Was kann ich für Sie tun? Sagen Sie mir die Wahrheit. Warum fehlen in Ihrer Bilanz 200 Millionen Peseten? Die Wahrheit ist eine sehr traurige. Sie berührt die Integrität eines ehemaligen leitenden Mitarbeiters unserer Firma. Diese Geschichte hat mir Senor Achemi bereits erzählt. Und? Ich war im Gefängnis. Ich habe mit Paco, dem Rupfer, gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass er sich nicht wegen Totschlags im Affekt, sondern wegen Raubmord zu verantworten haben wird. Paco wird sein Geständnis widerrufen. Vermutlich hat er es schon getan. Was wollen Sie? Geld? Die Wahrheit über 200 Millionen. Wer hat das Geld veruntreut und warum? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie werden es Mr. Romberg sagen müssen. Ist Romberg in Spanien? Nein. Ich habe ein Flugticket nach San Francisco. Und ich habe morgen Mittag um 12 Uhr amerikanischer Zeit einen Termin bei Mr. Romberg, Ihrem Vorgesetzten in der Petney-Zentrale. Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor, Senor Gaussachs. Sie sagen mir die Wahrheit und dafür bekommen Sie mein Flugticket. Ich bitte Sie, keine unüberlegten Handlungen zu begehen, Senor Carvalho. Geben Sie mir ein paar Stunden Zeit. Ich muss mit einigen Leuten sprechen. Ich melde mich in Ihrem Büro. Büro Carvalhos. Gegen Mittag. Um Gottes Willen, Biscuter, was ist hier los? Die Polizei. Sie waren zu viert hier. Sie haben ja wirklich alles auseinandergenommen. Sie werden wegen Zeugenbeeinflussung gesucht. Oh, schöne Scheiße. Worum geht's denn da? Um Paco, den Rupfer. Er hat ein falsches Geständnis im Fall Raum abgelegt. Ich habe ihn dazu gebracht, es zu widerrufen. Die Polizei war stocksauer. Sie haben Ernst auf die Schnauze gegeben und mit den Armen ausgerenkt. Bist du wieder okay? Es geht schon wieder, Chef. Ich muss Charo anrufen. Du bekommst natürlich Schmerzensgeld. Was ist denn das nur für ein Fall, an dem Sie da arbeiten? Erzähle ich dir später. Charo? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wir sind gerade dabei, deine Freundin ein bisschen zu bearbeiten. Du solltest schnell hierher kommen, falls du sie noch wiedererkennen willst. Chef, was ist los? Mein Revolver. Charos Apartment. Kurz darauf. Charo! Charo! Mein Gott, was haben sie mit dir gemacht? Oh Gott, Alter. Oh, was will ich ersticken? Was war los? Was haben sie mit dir gemacht? Nichts. Nichts, die haben mich nur gefesselt und geknebelt. Meine Güte. Meine Güte, was für Leute hast du dich da eingelassen, du? Wenn das stimmt, was ich vermute, bin ich einem Staatsstreich auf der Spur. Um Gottes Willen. Wer waren die Männer? Polizei? Militär? Sag schon. Nein, sie wirkten wie gewöhnliche Gorillas, die jemand gemietet hat. Sie schienen einen klaren Auftrag zu haben. Na, jedenfalls haben sie mir nichts getan, abgesehen von Beleidigungen. Scheißkerl. Ja, der hat einen Brief für dich dagelassen. Ein Brief? Eine Nachricht von Achemi. Wer ist Achemi? Er besitzt eine Fabrik für Molkereiprodukte. Was will der denn von dir? Er lädt mich auf sein Landgut ein, heute Abend in Palau Sato, ohne Begleitung. Oh, das hört sich aber gar nicht gut an, Pepe. Vorsicht. Abend. Achemis Gut in der Nähe von Gerona. Früher Abend. Ich freue mich, Sie hier draußen zu sehen, Senor Cavallo. Die Freude meinerseits hält sich in Grenzen, Senor Achemi. Waren meine Leute zu brutal? Ich hatte ihnen aufgetragen, dezent zu sein. Ich bediene mich derselben Methoden wie Sie, Cavallo. Der Schreck, den Ihnen meine Leute eingejagt haben, ist nichts im Vergleich zu dem Schock, den Sie Senor Gaussax versetzten. Er glaubt allen Ernstes, Sie würden nach San Francisco fliegen. Das hängt davon ab. Das hängt von gar nichts ab. Sie werden nicht fliegen. Oder möchten Sie es auf einen zweiten Besuch meiner Männer ankommen lassen? Meine Freundin ist in Sicherheit. Um sich selbst haben Sie keine Angst? Ich habe einen Revolver. Falls Ihre Männer auftauchen, erschieße ich Sie. Seien Sie nicht albern. Gehen Sie davon aus, dass mehrere Gewehrläufe auf Sie gerichtet sind. Es wissen genügend Leute, wohin ich gefahren bin. Sie sind ein Fanatiker, Cavallo. Wofür riskieren Sie das alles? Für das bisschen Honorar, das die Witwe Ihnen zahlt? Ich versichere Ihnen, die ist nicht im geringsten an der Wahrheit interessiert. Die will nur den Grabstein ihres Mannes weiß waschen. Wer hat Antonio Jauma umgebracht? Ehrenwort, ich weiß es nicht. Der Mord war das Werk bezahlter Handlanger, deren Identität bedeutungslos ist. Wer hat sie bezahlt? Na, falls Sie denken, dass ich es war, irren Sie sich. Was ist mit den 200 Millionen? Tja, das ist das eigentlich Interessante an dem Fall, um nicht zu sagen, das Amüsante. Sie glauben, das Geld wurde unterschlagen? Falsch. Die Petney hat es freiwillig gegeben. Wem gegeben? Und wofür? Nicht, um einen Putsch zu finanzieren, im Gegenteil. Die Wirtschaftslenker dieses Landes befürworten eine konservativ-liberale Demokratie. Wollen Sie mir erzählen, die 200 Millionen waren Wahlkampfspenden? Sie haben es erfasst. Allerdings keine direkten, sondern indirekte. Inwiefern indirekt? Nun, Sie wissen, das Volk neigt nicht immer dazu, Konservative an die Staatsspitze zu wählen. Es wählt sie allerdings meistens dann, wenn es Angst vor einem Chaos hat. Sie verstehen, was ich meine. Nein. Ordnungspolitiker können sich am besten vor dem Hintergrund von Mord und Terror profilieren. Diese Tatsache wird auch Ihnen bekannt sein, Senor Cavallo. Sie haben das Geld der Petney dazu benutzt, um Mord und Terror zu finanzieren? Eben nicht. Das ist ja der grandiose Witz. Wir wollten es tun. Eine von mir repräsentierte Gruppe gleichgesinnter Freunde hatte einen famosen Plan ausgeheckt und ihn dank guter alter Beziehungen dem Petney-Konzern vorgetragen. Unser Plan leuchtete auf Anhieb ein. Man war bereit, uns zu finanzieren. Daraufhin begann Ihre Gruppe mit Terroraktionen, um Spanien in Angst und Schrecken zu versetzen. Eben nicht. Der Terror begann von ganz allein. Niemand war davon überraschter als wir. Plötzlich nahmen irgendwelche Idealisten unsere Taten vorweg, für die wir bezahlt worden waren. Und Sie gaben die Taten als die Ihren aus. Ja, ganz recht, Sie schalten schnell, Cavallo. Das war meine Idee. Wir übernahmen gegenüber unseren Auftraggebern kurz entschlossen die Verantwortung für Terroraktionen, mit denen wir in Wirklichkeit nicht das Geringste zu tun hatten. Man glaubt uns auf Anhieb. Wahrscheinlich lief den Managern ein Schauer über den Rücken, wenn sie uns sahen. Wir hatten den Stein der Weisen gefunden. Im Land tobte der Terror und brachte unseren Weizen zum Blühen. Wir legten die Hände in den Schoß und beschränkten uns darauf zu kassieren. Aber Jauma ist Ihnen auf die Schliche gekommen. So ist es. Und leider erwies er sich als puritanisch. Er verlangte die Rückzahlung des Geldes. Außerdem spielte er mit dem Gedanken, die Öffentlichkeit zu informieren. Weiß die Witwe von dieser Geschichte? Ach, wo denken Sie hin? Conchita glaubt die Legende vom geläuterten Sünder, der ein gefallenes Mädchen auf den Pfad der Tugend zurückbringen wollte. Die Geschichte ist speziell auf ihre Denkungsart zugeschnitten. Im Grunde ist sie immer noch eine Klosterschülerin. Ich werde ihr einen Bericht schreiben müssen. Tun Sie das. Sie wird ihn ungeöffnet Ihrem Rechtsanwalt übergeben und der wird ihn an mich weiterleiten. Ich bin gespannt auf Ihren Stil, Cavallo. Bedenken Sie nur, was ein Lope de Vega aus diesem Stoff gemacht hätte. In Lopez-Komödien kommen keine toten Manager vor, soviel ich weiß. Antonios Tod bedauere ich aufrichtig, seien Sie dessen gewiss. Vergessen Sie nicht, er war mein Freund, schon seit Studententagen. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Wir sollten zum Abschied ein Glas miteinander trinken, Cavallo. Da ich weiß, dass Sie ein Kenner sind, habe ich eine Nuit de Saint-Georges aus dem Jahre 1976 ausgesucht. 76er Nuit de Saint-Georges. Einen besseren Wein finden Sie zurzeit in ganz Katalonien nicht. Damit könnten Sie fast sogar mich bestechen. Aber nur fast. Ich ziehe es vor, mir nicht die Freude am Wein verderben zu lassen, indem ich den Gedanken, einen 76er Nuit de Saint-Georges für alle Zeiten mit Ihrer Person verbinde. Sie sind ein Hanswurst, Cavallo. Ein Hanswurst und ein Kleinbürger. Bleiben Sie doch der kleine, plattfüßige Schnüffler, der Sie sind. Carvalhos Haus in Valvidrera. Später Abend. Was tust du da, Pepe? Ich mache meinen Bericht für die Witwe Jauma Versand fertig. Dein Bericht? Das ist doch ein Buch. Ganz recht. Ein Band Lope de Vega. Das genügt in diesem Fall. Verstehe ich nicht. Brauchst du auch nicht. Hast du den Wein? Chateau Petrus 61. Wir sind heute Abend in dich gefahren. So ein Wein. Eigentlich wollte ich ihn am Tag meines Rückzugs ins Privatleben trinken. Aber heute Abend trinkt ein gewisser Herr Achemi einen 76er Nuit Saint-Georges. Und ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass dieser Herr heute Abend einen besseren Wein trinkt als ich.